Ja, guten Abend. Fliegender Wechsel. Und ich bin ja schon begeistert, wie zahlreich die Leute hier gekommen sind. Obwohl das Thema ja erst einmal relativ trocken klingt, nämlich die Geschichte der historischen Avantgarde und ihre Wirkung bzw. ihre politische Ausrichtung. Aber natürlich ist es, auch wenn es bei mir jetzt nicht um das Thema Fake gehen wird, das historische, die historische Grundlage, Diskussionsgrundlage auch, auf die wir dann nachher wahrscheinlich auch noch eingehen werden und die dann die nächsten Tage eben auch eine Rolle spielen wird. Denn die Avantgarde als künstlerische Provokationsstrategie, was sie ja teilweise war, bildet ja den Ausgangspunkt dessen, was man eben sich heute auch überlegt, wenn man kreativ in der Praxis tätig werden will, um gesellschaftliche Missstände zu zeigen oder Veränderungen anzustreben. Bei so einem Thema ist natürlich immer schwer, ach, jetzt läuft das Bier über, das ist jetzt... Ja, eine kleine Performance-Einlage sozusagen. Bei so einem Thema ist natürlich immer schwer zu wissen, wie weit die Voraussetzungen sind. Deswegen referiere ich hier vielleicht auch Sachen, die einigen schon total bekannt sind. Dann entschuldige ich mich gleich im Vorfeld dafür. Aber anderen wird dann sich vielleicht trotzdem was Neues erschließen. Avantgarde konnte entstehen, als die Kunst frei wurde von der Verpflichtung, entweder einem Staat oder sich der Kirche anzudienen. Also man kann sagen, die Avantgarde entstand langsam zusammen mit der Industrialisierung und dem Autonomwerden des Bürgertums. Und Vorformen dessen finden sich im Grunde schon in der Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts. Das mag uns heute banal erscheinen, aber eine reine Landschaftsmalerei beispielsweise war nicht unbedingt in der Geschichte was Selbstverständliches, weil die Landschaftsmalerei dient ja keinem Staatsprogramm und auch keinem religiösen Programm. Und damit erschloss sich die Kunst so langsam im 19. Jahrhundert sozusagen das, was man die Autonomie der Kunst auch nannte. Und ein sehr berühmtes Bild dieser Art ist vielleicht einigen bekannt. Andernfalls hätte ich vielleicht doch besser eine PowerPoint-Präsentation machen müssen. Ansonsten muss ich nämlich die Sachen immer erst vorstellen, verbal, die eigentlich visuell sind. Berühmt geworden ist der Ursprung der Welt von Gustave Courbet, wo er nichts anderes getan hat, als ein weibliches Geschlechtsteil abzubilden, was seinerzeit im 19. Jahrhundert ein Skandal war, aber eben auch schon zeigt, hier wurde jetzt etwas in den Mittelpunkt eines Kunstwerks gerückt, was nichts mehr zu tun hat mit Legitimierung von, gesellschaftlichen oder religiösen Gegebenheiten. Wenn wir an Avantgarde denken, denken wir trotzdem an zwei andere starke Phasen in der Kunstgeschichte. Das ist einmal die historische Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also ganz stark die 10er und 20er Jahre, die Zeit vorm Faschismus und dann die Nachkriegszeit, vor allen Dingen die 60er und 70er Jahre mit den ganzen Neo-Avantgarde-Bewegungen, also Happenings, Fluxus, Pop-Art und so weiter. Auf beides werde ich eingehen. Natürlich in nötig geraffter Form. Als Leseempfehlung, das möchte ich gleich sagen, empfiehlt sich, auch wenn man sicher nicht mit allen Punkten derselben Meinung des Autors ist, Peter Bürgers Theorie der Avantgarde, weil er ganz schön einen Leitfaden aufstellt, was konstitutiv ist für Avantgarde, also auch für die historische Avantgarde, zum Beispiel das Auftreten in Gruppen, das manifesthafte Auftreten, also dass etwas gefordert wird, und dass der Einzelkünstler nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern die Gruppe und das Kollektiv immer mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Das Ganze war natürlich ganz klar auch eine Auflehnung gegen diesen genialischen Kunstbegriff, wie er noch bis ins 19. Jahrhundert geherrscht hat. Wobei schon an dieser Stelle im Grunde die Avantgarde ihr erstes Paradox zu erkennen gibt. Weil zum Beispiel der legendäre kunsthistorische Bruch mit den bürgerlichen Kunstvorstellungen, den Marcel Duchamp gegangen ist, als er seine Readymades einführte, also zum Beispiel ein Urinal ins Museum stellte. Dieser Bruch war ja auch ein Bruch mit dem Künstler als Schöpfer und so weiter. Und dennoch ist Marcel Duchamp zur Ikone der Moderne geworden, sprich selbst verehrt und tausendfach im Laufe der Jahrzehnte nach ihm zitiert. Das heißt also, man kann selbst mit einem so anti-künstlerischen Gestus als Künstler zur Ikone werden. Einer von vielen Widersprüchen, die die Avantgarde ausmacht. Bürger nennt dann noch weitere Charakteristika wie die Collage, die Demontage, die Zerstörung von klassischem Sinn und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste in dem Zusammenhang, was die Avantgarde durch alle Jahrzehnte begleitet, nämlich den Versuch, die Trennung von Kunst und Lebenspraxis aufzuheben. Also zu sagen, das, was wir machen, ist nichts, was jetzt primär fürs Museum oder für die Galerie, für die Kunst gemacht wird, sondern wir machen etwas, was sozusagen sich im aktiven Lebensvollzug zu einer Veränderung der Gesellschaft führen soll. Nun ist Avantgarde allerdings nicht automatisch humanistisch, links, emanzipatorisch, das zeigen ja vor allen Dingen die historischen Avantgarden, zum Beispiel die des Futurismus, also Marinetti, der sich dann den Faschisten angedient hat, oder Luigi Russolo, der vor allen Dingen im Bereich der Musik sich hervorgetan hat, weil er als erstes Maschinengeräusche, Explosionsgeräusche in die Musik eingeführt hat und da für Skandale sorgte. Wenn man sich sein Manifest Die Kunst der Geräusche anschaut, gibt es auch ein Kapitel, wo er aus dem Ersten Weltkrieg berichtet und schwärmt von den Klängen der Schrapnells, von den Bomben und Geschossen. Also der quasi den Krieg und die Zerstörung rein wertneutral nutzt für seine Kunst, ohne da irgendwelche ethischen Dinge drin zu sehen. Hinzu kommt, dass es in der Avantgarde auch immer und dass bis heute regressive Bewegungen gibt, also esoterische Strömungen oder Strömungen, wo der Künstler wieder aufgewertet wird als Einzelfigur, wieder sozusagen als Genie. Im Expressionismus war das im Grunde schon der Fall, wo das Innere des Künstlers die Welt definiert hat. Also nicht mehr der Künstler die Welt abgebildet hat, sondern sein Inneres abgebildet wurde. Und das war ja im Grunde nochmal eine Überhöhung der Vorstellung davon, dass der Künstler sozusagen etwas Besonderes ist oder den anderen Menschen etwas voraus hat. Und wie gesagt, dieser Schöpfermythos, den findet man immer wieder, später dann bei Jackson Pollock und sogar noch bei so einer ambivalenten Figur wie Joseph Beuys. Beuys hat sicher einige progressive Dinge in die Kunst einfließen lassen, zum Beispiel seine Idee der sozialen Plastik und der Idee, dass eben soziale Veränderung auch als großes Happening betrachtet werden kann. Dass also Politik sozusagen als Kunst betrachtet werden muss. Andererseits hat sich Joseph Beuys allerdings immer wieder auch als Schamane stilisiert, der sozusagen ein Heiler der Gesellschaft ist. Da kommt also wieder so dieser seltsame Kunstbegriff rüber, der sozusagen dem Künstler als etwas Besonderes, als besondere Person hochstilisiert. Und das findet man ja dann immer wieder, vor allen Dingen, wenn es zu einer Renaissance der Malerei kommt, die gestische, wilde Malerei in den 80ern oder jetzt hier in Leipzig, die Leipziger Schule, Neo-Rauch, dass da wieder Tendenzen sind, die, man kann fast sagen, anti-avantgardistisch funktionieren, nämlich Tendenzen wieder den klassischen Künstler, der malt, der sein Inneres nach außen bringt. Und sowas kommt auf dem Kunstmarkt, wie wir wissen, sehr gut an. Hat aber eigentlich nichts mit dem zu tun, was die klassischen Avantgarde-Bewegungen mal angestrebt haben. Und da wären als die beiden wichtigsten wohl zu nennen der Dadaismus und danach in der Nachkriegszeit die Situationistische Internationale, die sicher auch hier bei dem Kongress öfters noch in Referaten eine Rolle spielen wird. Dada war zuerst eigentlich die Sinnzertrümmerung auf dem Feld der Kunst und noch mit den Mitteln der Kunst. Wenn auch schon da Momente reinkamen, wie zum Beispiel die Aufführung im Cabaret Voltaire, wo die Kunst temporär wurde. Wenn es da keine Fotos gäbe, wüsste man nichts mehr davon. Also das Ziel war nicht mehr, Meisterwerke zu hinterlassen. Und auch das Collagenprinzip von Dada richtete sich ja gegen das Meisterwerk. Die Vorbilder waren aus irgendwelchen Zeitungen ausgeschnitten. Die Situationisten nach dem Krieg sind dann nochmal ein Stück weitergegangen. Und zwar insofern, als dass sie zwar in einem künstlerischen Kontext betrachtet werden können, aber eigentlich keine Kunstwerke mehr hinterlassen haben, sondern im Grunde nur noch Manifeste. Und dieser antikünstlerische Gestus der Guy Debord, der Gründer und vor allen Dingen später Kopf der Situationisten. Guy Debord hat eben auch das Produzieren von Kunstwerken im Grunde gehasst und deswegen immer mehr Leute auch ausgeschlossen aus dem Zirkel der Situationistischen Internationale. Die Gruppe Spur und später auch einzelne Künstler wie Constant wurden dann ausgeschlossen. Die Idee des Situationismus war ja der, im Grunde diese Idee der Avantgarde, nämlich Kunst in Lebenspraxis zu bringen, das auf die Spitze zu treiben. Und dazu wurden eben einige Ideen, wie zum Beispiel das Umherschweifen. Eine Idee war, mit dem Stadtplan von Paris durch London zu gehen zum Beispiel, also sich zu verlaufen und den öffentlichen Raum als, ja, sich sozial wieder anzueignen. In seinem Hauptwerk Die Gesellschaft des Spektakels beschreibt Debord ja, dass im Grunde die Städte und unser sozialer Raum zu Spektakeln verkommen sind, also zu rein kapitalistischen Warenwelten, etwas, was im Grunde ja heute noch stärker, ja, die Wirklichkeit geworden ist, als zu der Zeit, als das Buch entstand, und dass man sich das eben diesen Raum wieder aneignen muss. Und damals war man sogar so visionär, Constant hat in den 50ern New Babylon auf dem Reißbrett entworfen, schwebende Städte, in denen es eigentlich keine Trennung mehr gab zwischen öffentlichem und privatem Raum, wo also jeder Mensch jederzeit woanders unterkommen und schlafen oder wohnen konnte, weil es keine klassischen Besitzverhältnisse mehr gab, im Idealfall. Sowas ist natürlich nie realisiert worden. Ähnliche Dinge finden sich dann auch in Architekturgruppen und Künstlergruppen in den 60er Jahren, wie Archigramm zum Beispiel, eine britische Gruppe, die geglaubt haben, dass die Zukunft der Menschheit sowieso eher nomadisch sein wird und dass deswegen jeder sein Haus wie eine Art Rucksack auf dem Rücken tragen wird und überall diesen Rucksack als eine Art Blase oder Zeltfortsatz aufschlagen kann und über gewisse Plug-ins, also so eine Art Strom- und Wasserversorgung sozusagen einstecken kann und dass dadurch Städte im klassischen Sinne auch nicht mehr existieren werden, sondern Menschen überall unterkommen werden. Das sind natürlich alles Visionen, die nie eingetroffen sind, die aber interessant sind, nochmal zu reflektieren, weil sie zeigen, welche Aufbruchsstimmung in den 50er, vor allem in den 60er Jahren in den Avantgarde-Bewegungen da war. Situationistische Internationale hatte dann auch weniger erstmal Auswirkungen auf das Feld der bildenden Kunst als auf die Politik. Das heißt, sie spielte im Prozess der Neuen Linken in Paris vor allen Dingen eine große Rolle mit ihren Ideen und auch mit ihren Forderungen, klassische Arbeitsverhältnisse zu verweigern. Und hier kommt was ganz anderes mit ins Spiel, nämlich das seit dem 19. Jahrhundert im Grunde dieses Konzept der Bohème. Dazu ein schönes Zitat von dem Fluxus-Künstler Robert Filliou, der gesagt hat, es geht uns nicht um Kunst, sondern es geht darum, Gleichgesinnte zu treffen und mit ihnen zu kommunizieren. Also das ist ja auch vergleichbar mit dem, was die Beat-Poeten gemacht haben, Jack Kerouac, Allen Ginsberg oder William S. Burroughs, über die man heute wahrscheinlich nicht mehr unbedingt reden würde wegen ihren Werken, sondern weil sie eben als Bohemfiguren und mit ihrem Bohem-Ansatz ja sozusagen zu lebenden Legenden geworden sind. Etwas Ähnliches gilt für Andy Warhol, der ja sich selbst sozusagen zum Kunstwerk gemacht hat und sein ganzes Lebensumfeld, die Factory. Nur hier stellt sich dann auch wieder die kritische Frage, inwieweit damit dieses Alternativkonzept der Kunstbohem, des Kollektivs, nicht sozusagen wieder zum Spiegel des Kapitalismus wird. Also Warhol war sicher so ein Vorbote von dem, was dann später die Künstler wie Jeff Koons, die ihre eigenen Unternehmer geworden sind, dann auch ausgelebt haben, die dann sich selbst sozusagen als Ware präsentieren. Und dieses Zweischneidige findet sich eben auch schon bei Warhol, der einerseits natürlich unwahrscheinlich subversive Ansätze hatte mit seinen Filmen, mit den Leuten, die er vor allen Dingen in der Factory auch um sich geschart hat, aber andererseits auch ein genialer Selbstvermarkter war. Also das sind eben beide Seiten dieser Ausrichtung. Deswegen gab es im Grunde schon in den 60ern, frühen 70er Jahren eine kunstinterne Revolte gegen die Pop-Art und gegen so Star-Künstler wie Warhol durch die Konzeptart. Also Künstlergruppen wie Art and Language zum Beispiel, die gesagt haben, Wir müssen wegkommen von dieser Vermarktungsstrategie in der Kunst. Wir müssen Sachen schaffen, die für Museen und Galerien völlig uninteressant werden, indem wir die Idee und nicht das Werk ins Mittelpunkt stellen. Art and Language haben dann zum Beispiel in Installationen reine Interpretation, also rein Text vorgelegt in Vitrinen, ohne dass da irgendwie ein Werk geschaffen wurde. Der Kunsthistoriker Boris Kreuß sagte dazu, es sei darum gegangen, ein Werk vom materialistischen Kunstmarkt zur Freiheit des Immateriellen und somit Unverkäuflichen, Untauschbaren zu machen. Wie wir heute wissen, ist auch das natürlich nie wirklich aufgegangen, denn es wird ja alles dokumentiert. Und selbst eine Performance, wenn zum Beispiel jemand wie Vito Acconti, was glaube ich, Menschen auf der Straße verfolgt, und diese Menschen wissen nichts davon, dass das eine Kunstaktion ist. Dann weiß zwar in dem Fall erstmal nur der Künstler darum, dass es eine Aktion ist, aber da das Ganze in der Regel fotografiert oder gefilmt wurde, ist es dann eben doch wieder in den Markt einspeisbar. Das heißt also, von den meisten dieser Performances existieren Fotos und Filme, die dann in Museen zu sehen sind. Das heißt also, der große Aufstand gegen die Musealisierbarkeit ist immer auch im Grunde ein Fake gewesen oder eine Vorgabe, weil nahezu alles dokumentiert worden ist und durch diese Dokumentation die Avantgarde eben sich dann doch im Museum nachträglich präsentieren lässt. Etwas anderes, was natürlich auch bei diesen Sachen gegeben ist, ganz gleich welche Aktionsformen man jetzt ansprechen könnte, ist, dass sie immer auf dem Feld der Kunst stattfinden. Und deswegen eben auch die Frage ist, inwiefern sie außerhalb des Kunstfeldes Wirkung haben. Es gibt von Wolfgang Seidel, der war der erste Schlagzeuger der Tonsteine Scherben, ein schönes Zitat, der hat mal gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich auf der Theaterbühne zum Generalstreik aufrufe oder vor den Werkstoren meiner Fabrik. Das eine ist Kunst und wird als solches verstanden und das andere rührt eben an die Grundfesten der Gesellschaft. Und das ist im Grunde auch immer wieder die Diskussion im Zusammenhang von Avantgarde, die zum Beispiel auch Herbert Marcuse geführt hat, im Zusammenhang mit der repressiven Toleranz und ähnlichen Begriffen, dass für Marcuse und andere linke Theoretiker eben klar ist, die westliche Gesellschaft, sprich die kapitalistische Gesellschaft, räumt der Kunst maximale Freiheit ein, weil sie weiß, dass sie dort eben auch gut kanalisiert ist. Wenn sie in der Kunst stattfindet, tobt sie sich nicht da draußen auf den Plätzen auf. Und deswegen kann die Kunst auch ziemlich weit gehen. Es gibt nur wenige Beispiele in der Geschichte der Kunst der letzten, sagen wir mal, 30, 40 Jahre, wo es zu Verboten oder zu Problemen mit Staatsapparaten kam. Ein Beispiel wäre eine Installation in Berlin gewesen in den 60ern von Ed Kienholz, weil das Kunstwerk schlimmstenfalls tödlich gewesen wäre. Und zwar hat er eine Box installiert, in die konnte man reingehen, musste vorher unterschreiben, dass man volle Verantwortung über das trägt, was da drin passiert. Und da war eine Art Wohnzimmer aufgebaut, da lagen Zeitungen und Pornohefte und so weiter rum. Und gegenüber war noch eine zweite Box und aus dieser Box ein Gewehrlauf, der auf denjenigen gezielt war, der da saß. Eine Kugel war im Lauf und ein Timer war eingestellt. Die Kugel hatte die Chance, einmal im Laufe von 1000 Jahren loszugehen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass das Werk tödlich gewesen wäre, war sehr gering. Aber weil es die Wahrscheinlichkeit gab, hat die Berliner Polizei das Werk, das damals auf die Situation des Kalten Krieges, auf Vietnam eingehen wollte und darauf, wie bequem wir im Westen eben in unserem Sessel sitzen, während da draußen Menschen getötet werden, hat die Polizei das Werk abgebaut. Aber wie gesagt, das sind nur wenige Beispiele für Kunstwerke, die eben am Rande der Illegalität deswegen auch als Kunstwerke nicht erlaubt sind. Nun gibt es verschiedene Ansätze in der Theorie über die Avantgarde, die diese Grundwidersprüche der Avantgarde auch thematisiert haben. Einen habe ich schon genannt, Peter Bürger, der in seiner Theorie der Avantgarde auch schreibt, dass die Neo-Avantgarde, also alles, was nach dem Krieg stattfand, im Grunde den Schock und die Provokation institutionalisiert hat und damit im Grunde auch keine Provokation mehr auslöst. Also man kann nur einmal ein Urinal ins Museum stellen, man kann es nicht tausendmal machen, weil damit dieser Gestus verbraucht ist. Der Kunsthistoriker Boris Kreuß hat einen ganz anderen Ansatz, der in seinem Buch über das Neue davon schreibt, was, denke ich, auch eine ganz gute Beobachtung ist, dass die Kunst, die Avantgarde, im Grunde das Neue nur noch vorgibt, indem sie aus der profanen Welt ständig neue Sachen ins Kunstsystem einspeist. Also das heißt, es wird alles geplündert. Die Punkkultur wird geplündert, die Pornokultur wird geplündert, die Rockerkultur wird geplündert und so weiter. Die profane Welt der Straße wird musealisiert und dadurch entsteht der Eindruck des Neuen. Aber dabei ist es ja im Grunde nur etwas von außen, was im Museum neu erscheint. Zum Beispiel Richard Prince, ein amerikanischer Konzeptkünstler, der aus so Rockermagazinen Bräute, die so halbnackt auf Motorrädern hocken, die halt hochgezogen hat und diese Fotos ready-made-mäßig ins Museum gehängt hat. Natürlich ist es sofort unverkennbar Richard Prince im Museumkontext, aber andererseits ist es ja nichts anderes als ja, aus Magazinen entnommener Trash, der musealisiert wird. Und darin sieht eben Boris Kreuß auch das Problem, dass die Kunst damit als Avantgarde nur im Grunde der Welt da draußen Themen entlehnt, die im Museum dann plötzlich besonders provokant wirken, aber im Grunde kein gesellschaftliches Provokationspotenzial mehr haben, nichts mehr wirklich verändern. Und dann ist jüngst von Thomas Raab ein Buch erschienen, in dem die Idee drinsteht, dass die Kunst Avantgarde seit den 70er Jahren in die Subkulturen und Popkulturen diffundiert ist und deswegen im Grunde der soziale Aspekt der bildenden Kunst sowieso vernachlässigbar sei. Das ist sicher zum Teil richtig, weil vieles, was die Avantgarde vorgelebt hat, dann in Subkulturen wie Punk oder später auch in der temporären Technokultur ähnliche Impulse gehabt hat. Nur müsste man sich heute fragen, inwieweit dieser Befund noch aufrechtzuerhalten ist oder inwieweit nicht auch diese klassischen Subkulturen schon Geschichte geworden sind. Und der letzte, den ich zitieren möchte, ist Otto Werkmeister, ein in London lehrender linker Kunstkritiker, der in den 80er Jahren ein Buch geschrieben hat, die Zitadellenkultur. Und er sagt, dass die Avantgarde von der argumentativen Kultur der 70er Jahre, die noch sehr stark von einem linken Diskurs geprägt wurde, seit den 80er Jahren zu einer Art Dauerzynismus verkommen ist. Dass also die Kunst im Grunde Camp sein muss, zynisch, ironisch, über alles erhaben, aber dadurch politisch aussagelos geworden ist. Das sind alles so Thesen und keine These stimmt wahrscheinlich 100%, weil wenn wir uns die heutige Avantgarde anschauen, dann stehen ja Dinge nebeneinander. Also wir haben sehr politische Ansätze, radikale Ansätze, wir haben andererseits aber eben auch immer reaktionäre Momente. Sowas wie Damien Hirst zum Beispiel würde ich durchaus als nicht besonders progressiv, aber durchaus ja erfolgreich nennen. Und es gibt dann auch immer wieder, ich sag mal so, Künstlerinnen und Künstler, die zwar vorgeben, politisch zu sein, wo sich aber sehr schnell die Frage stellt, inwieweit das eine Wirksamkeit hat. Ich denke zum Beispiel an Josephine Maxepper, deren Ausstellung vor einem Jahr in Stuttgart sich mir nicht entschlossen hat, ob es jetzt besonders radikal ist, auf eine teure Parfümflasche einen Spruch der Situationisten "Arbeite niemals" zu schreiben. Was ist daran sozusagen rebellisch? Wenn das in der Vitrine dann steht, ist das eine Rebellion gegen diese teuren Firmen? Will das die ironisch brechen oder was ist damit gemeint? Ich glaube sogar tatsächlich, dass heute avantgardistische Prozesse am ehesten da stattfinden, wo sie eben rausgehen aus dieser vertrauten Umgebung von Museen, Kunstvereinen und Galerien, öffentliche Räume und Plätze besetzen. Und deswegen möchte ich ein Beispiel nennen, wo das meiner Meinung nach gelungen ist, und zwar bei dieser Delete-Geschichte in Wien. Da haben Künstler Christoph Steinbrenner und Rainer Dempf im Zusammenhang mit der Kunsthalle Wien die Wiener Neubaugasse 2005, das ist so eine Art Einkaufszone, wie es in jeder Stadt gibt, also wo H&M, New Yorker und diese üblichen Filialen sind, die haben diese Straße für einige Wochen komplett von jeder Werbung befreit. Das heißt, alle Banner, alle Firmennamen wurden mit neutralen gelben Sachen überklebt, sodass man sich in dieser Straße befand und dieser Verfremdungseffekt da war obwohl alles voller Geschäfte ist, gibt es keine Geschäftsnamen, es gibt keine Firmennamen und das sorgt für einen seltsamen Verfremdungseffekt, der einerseits zeigt, wie der Kapitalismus alles durchdringt, wie solche Straßen überhaupt nur noch auf Konsum ausgerichtet sind und wie das plötzlich aussieht, wenn diese Signalfunktion des Konsums verschwunden ist. Und zum anderen hat das natürlich eine unwahrscheinliche Wirkung, weil es auch Leute erreicht, die sich normalerweise nicht mit Avantgarde beschäftigen, beziehungsweise nicht in Museen gehen und an Prozessen zeitgenössischer Kunstdiskussion teilnehmen. Und das meine ich, wenn ich sage, dass es immer wichtiger geworden ist, mit Kunst eben auch Leute anzusprechen und einen Bewusstseinsvorgang einzuläuten, die man nicht erst in die Institution locken muss, sondern ja, die damit konfrontiert werden, in den Räumen, wo sie sich gerade bewegen. Solche Aktionen wären auch denkbar an Flughäfen, um über Abschiebungen sich Gedanken zu machen, an anderen öffentlichen Orten. Also da gibt es unwahrscheinlich viel, was ja auch in der künstlerischen Praxis zum Teil ausprobiert wird. Ja, ich hoffe, mit dieser Einleitung, die ich jetzt langsam zu Ende bringen will, ein paar Impulse gegeben zu haben, die wir nachher in der Diskussion dann noch fortspinnen. Wichtig vielleicht noch am Ende, die Avantgarde ist ja an sich ein Paradox, weil wenn sie tatsächlich Interesse hätte daran, Kunst und Lebenspraxis in eins zu setzen, würde sie ja an der Aufhebung ihrer selbst arbeiten. Weil wenn die Avantgarde Lebenspraxis wäre, bräuchte es sie nicht mehr als Kunst. Und insofern ist das eigentlich immer eher Postulat, als dass es je realisiert wurde. Ja, ich bedanke mich und mache erstmal meinen Platz frei, beziehungsweise sicher sind jetzt auch einige Fragen oder Anmerkungen. Ich weiß nur nicht, ob es vielleicht schlau wäre, die noch aufzuheben und dann später in der großen Runde anzubringen, allein von der Zeit her, weil wir wollten eigentlich nachher sowieso die Runde für alle öffnen. Machen wir es doch so. Danke.